Grundbuch. Ländereien, Liegenschaften, Immobilien und Co. Die Problembeschreibung. Der Besitz von Ländereien und Grundstücken gilt seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden als eines der wichtigsten Symbole für Wohlstand und Status. Für viele Menschen ist es ein Traum, ein eigenes Stück Land mit einem Häuschen darauf zu besitzen. Wenngleich solche Besitzinformationen in den meisten Industriestaaten vertrauenswürdig in einem Grundbuch eingetragen werden, so gibt es weitaus mehr Länder, in denen ein solcher Eintrag keine Garantie für den wirklichen Besitz darstellt. Auch wenn in Europa oder Nordamerika Enteignungen der Vergangenheit angehören, so sind diese bis heute in manchen Ländern Südamerikas, Afrikas und Asien an der Tagesordnung. Dies verunsichert die eigene Bevölkerung und führt zu Aufständen. Zudem hält die Ungewissheit über Hab und Gut ausländische Firmen davon ab, notwendige Investitionen in einem Land zu tätigen. Es fehlt an Vorhersehbarkeit, ob eine Regierung trotz entsprechendem Grundbucheintrag nicht einfach hergeht, diesen für nichtig erklärt und den dort eingetragenen Land, Liegenschafts- oder Immobilienbesitzer ganz einfach enteignet. Die Lösung. Eine Blockchain könnte hier Abhilfe schaffen. Anstatt den Besitz von Land nur in einem zentralen Register einzutragen, speichert zum Beispiel jeder Landbesitzer den Landbesitz jedes anderen ebenfalls ab. Die Kosten für diese Blockchain könnten durch eine kleine Steuer auf den Landbesitz getragen werden. Das würde gleichzeitig die Dezentralisierung der Blockchain absichern. Damit man zum Beispiel nicht einen Private Key verlieren kann, könnten, je nach Regelung, gewisse Schritte nur nach zentraler Erlaubnis unternommen werden. Auf diese Weise könnte man seinen Private Key nach Verlust irgendwie wieder zurückbekommen. Jedoch kann keine zentrale Partei ohne Erlaubnis etwas verändern, was in diesem dezentralen System dargestellt ist. Die Herausforderungen dieser Lösung sind oft emotionaler Natur. Einerseits ist den Menschen nichts so wichtig wie das eigene Heim. Sie wollen sicherstellen, dass niemand es ihnen wegnehmen kann. Doch andererseits erscheint es manchen unheimlich, wenn der eigene Besitz plötzlich nicht mehr in einem Grundbuch nachlesbar ist, sondern über zahlreiche Computer verteilt gespeichert wird. Ich erinnere mich noch gut an eine hitzige Diskussion mit meinem Vater, in der er wutentbrannt vom Esstisch beim Abendessen aufgesprungen ist, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass Grundstücke jemals nicht in einem zentralen Register abgespeichert werden würden. So, wie das für ihn vielleicht heute noch unvorstellbar ist, so wird das für viele Menschen noch ein Weilchen dauern, sich mit dem Gedanken anfreunden zu können. Die Lösung hier besteht darin, zunächst zwei Systeme parallel zu betreiben, ein zentrales Grundbuch und eine dezentrale Grundstück-Blockchain. Letztere am Anfang wahrscheinlich auf freiwilliger Basis. Und nach einiger Zeit, eventuell erst nach Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten, wird dann vollständiges Vertrauen in das dezentrale System vorhanden sein. Dann kann das Grundbuch schlussendlich weggelassen werden. Vergleichbar ist das mit Wörterbüchern, deren Online-Version anfangs eher als Zusatz zu physischen Wörterbüchern angesehen wurde, die jedoch heute in der Regel als Hauptnachschlagewerk verwendet werden. Alternativmöglichkeiten. Natürlich müssen hier Vorteile für alle Parteien entstehen, nicht nur für die Grundstücksbesitzer. Auch der Staat muss profitieren, sonst würde er nicht so einfach die Macht der Grundstückskontrolle aus der eigenen Hand geben. Will ein Staat Vertrauen bei ausländischen Partnern gewinnen, so muss Vorhersehbarkeit existieren. Gerade für Entwicklungsländer ist das absolut essentiell. Dafür muss natürlich nicht unbedingt eine Blockchain ins Leben gerufen werden, doch könnte dies enorm helfen. Wie immer ist das zentrale System, das allgemeines Vertrauen genießt, eine Top-Alternative, solange natürlich dieses bestehende Vertrauen nicht missbraucht wird. Andererseits könnte auch eine distributed, also eine verteilte, anstatt komplett dezentrale Lösung kreiert werden. Hier kann zwar eine zentrale Partei über die Eintragungen entscheiden. Es bleiben jedoch zahlreiche Kopien des Eintragungsregisters bei allen Beteiligten. Diese können beim Missbrauch aufgrund der Dokumentation auf einfachere Weise Anklage erheben. Gerade bei einem solchen Anwendungsfall ermöglichen Geschwindigkeit und Skalierung ein dezentrales System. Bei vielen anderen Anwendungsfällen wie Währungen führen nämlich Update-Limits oft zu Problemen. Bei Ländereien, wo nicht jede Millisekunde ein neues Update erfolgt, wird dies jedoch wahrscheinlich eher nicht so ins Gewicht fallen. Ein paar Praxisbeispiele. Viele Länder weltweit forschen glücklicherweise in diese Richtung. Vor ein paar Jahren war ich zum Beispiel für ein Consulting-Projekt in diesem Bereich in Indien. In einem Investoren-Pitch haben wir 2015 dann eine Summe von $15.000 für ein solches Projekt in Afrika gewonnen. Und auch Länder in Südamerika oder die US-Bundesstaaten testen unterschiedliche Möglichkeiten in dieser Anwendungskategorie. Ein Vorteil: welcher bei einer Blockchain-Lösung zusätzlich hinzukommt, ist der der Blockchain-Interoperabilität, welche wir später noch genauer besprechen werden. Diese Interoperabilität erlaubt einen einfacheren Austausch von Werten auf einer Blockchain. So könnten theoretisch irgendwann Gold, Treuepunkte und vieles mehr direkt in Grundstücke getauscht werden, ohne dass es auf die zusätzlichen Kosten und Transaktionsgeschwindigkeiten von Währungen ankäme.